Düsseldorfer Rockcafé. Herzlich willkommen zur Holy Kiste der Düsselwelle. In der Technik ist heute die liebe Steffi, meine Gäste. Tobias Wuttke, auch von Düsselwelle. Hallo. Hallo, hallo, genau. Leo Leitz von den Lords. Tag zusammen. Gut erholt, was in Urlaub oder auf Boah, immer Urlaub. Immer Urlaub. Ja, aus immer 10 Jahre jünger, Hammer. Am Mikrofon wie immer René Jäger. Und heute haben wir die dritte Sendung mit den Chartstiteln aus 1966. Boah, so viel gab's da nicht. Bis so später. Charts, Leo, die Lords waren auch wieder drin mit Green Sleeves. Sie hatte sogar mehrere Titel in 1966, aber der am höchsten war der Green Sleeves. Aber bevor wir euren Titel spielen, müssen wir nochmal zu Rainbow zurückgehen. Mit denen habt ihr ja in Berlin und in Prag gespielt. Jetzt gerade. Und ja, vor kurzem, ja, es war ein schönes Abenteuer, muss ich sagen. Weil da haben so ein paar Sachen sind passiert. Und man sagt, nee, das glaube ich nicht. Erstmal, die Eintrittspreise waren ja gewaltig, bis 90 Euro. Und man wird da ja so rumgereicht als Support Act oder als Vorband, dass man sich sagt, ist es denn überhaupt möglich, dass so ein Topstar sich sowas rausnimmt? Aber er konnte sich das rausnehmen. Na klar. Richie Blackmore, er ist eben eine ganz große, fühlt sich als ganz große Nummer. Wenn er das so ist, dann sollte es so sein. Aber es hat ja natürlich Hintergrund, dass die anderen Bands mit ihm auch alle nicht klar kamen. Aber gut, es war auf Tour und wir sind mit ihm klar gekommen, weil wir sind mit dem Veranstalter halt klar gekommen. Kurz nur, auch gewarnt, ne? Ja, kurz nur, wir wollten denn einmal ein Foto mit ihm machen und sprachen seinen Agenten an und er sagt, um Gottes Willen, wie kann man denn sowas verlangen? Ging also gar nicht, das ist einfach zum Piepen. Ja, was mich ja gewundert hat, habe ich ja letztens schon gesagt, dass der euch als Vorband genommen hat. Ja. Weil, wenn man die Geschichte kennt, ja, der hat ja in Hamburger Zeiten er als Vorband bei den Rattles gespielt. Mhm. Und da hätte ich schon gedacht, der nimmt die Rattles und sagt, so, denen zeige ich mal, wo die Glocken hängen heute. Ne? Aber der hat euch auch seine wirklich Tour gemacht. Hatte so einen Namen, Return to Rock oder so ähnlich, wie hieß die Tour. Und da dachte er womöglich, dass wir da gut reinpassen würden von den Jahrzehnten her. Er ist ja eigentlich seine eigene Coverband heute, ne? Kann man so sagen. Und der Tobi hat mal einen Titel mitgebracht, den spielen wir mal kurz an. Das ist aber ein alter, der ist ja schon 40 Jahre alt. Der ist von Deep Purple aber gespielt. Nee, nee, das ist Rainbow. Ja, und er spielt ja auch die ganzen Deep Purple-Nummern heute auf Tour, wo du sagst, was soll das? Schon komisch. Aber den Titel, den du mitgebracht hast jetzt, weiß nicht, wie heißt er? It's called The Man on the Silver Mountain, that song. Ja. Der ist nicht von Deep Purple gespielt. Nein. Denn das war von ihm als Rainbow auch kreiert, geschrieben. Ja, klar. Okay, ist ein Hammer-Titel für die damalige Zeit. Für heute ist es eher... Ja, der Hardrock ist ein bisschen härter geworden. Okay. Ja, und eine ohrenbetäubende Lautstärke. Muss ich das kann ich mir vorstellen. Ja, das war aber auch bei Deep Purple nicht anders. Ja, das stimmt. Ja, ja. Also das einzige Konzert, kann ich dir sagen, wo ich nach 15 Minuten gegangen bin, 1966. 70 oder so. Das war Rainbow in der Grugehalle in Essen. Ah, ein bisschen später muss es gewesen sein. 74. Aber ja. Von der Lautstärke kann sich nicht viel geändert haben. Wir sind nämlich auch nach 15 Minuten gegangen. Weil einfach, es ist einfach irre. Der Sänger brüllt wie am Spieß und kommt gegen die Instrumente nicht an. Ich habe gedacht, wenn du länger bleibst, hast du Hörsturz. Das bringt es nicht. Gut, wir hören rein. Bis gleich. Call a man on the Silver Mountain this one. Hey! Das war Rainbow mit Ritchie Blackmore. Würdest du noch mal mit ihm auf Tour gehen? Puh. Tolle Hotels, Riesenhallen. Ich muss sagen, in Prag waren es 13.000 Leute drin. Das ist natürlich ein Erlebnis. Ne? Prag ist auch ein Erlebnis. Eine irre Stadt außerdem. Ja, wir hatten Zeit, uns umzugucken. Das ist schon irre. Gute Anlage, sehr, sehr gute Anlage. Wenn man sie nicht zu laut abpfeffert. Ja, wir hatten unseren Tonmann mit. Kann man wieder probieren. Doch, doch. Aber an der Gitarre ist er genial. Kann ist man schon sagen. Gut. Ja, der ist sehr gut. Ja, der ist ein guter Mann. Dann gehen wir jetzt zurück zu 1966. Fangen wir mit der deutschen Fraktion an. Greensleeves von den Lords. Ah, von euch. Ich weiß, dass viele Amateurbands, die das gespielt haben, sind verzweifelt über den Anfang von dem Stück. Die haben gesagt, der Leo ist wahnsinnig. Was spielt der für ein Mist? Die haben das nicht hingekriegt. Das ich probiere es heute ab und zu mal den alten Anfang zu spielen, habe ich auch meine Probleme mit. Ja, nee, das war bei Amateurbands, die haben das nicht geschafft. Natürlich nicht. Das ist ja auch ein bisschen anspruchsvoller. Aber die LP damals, Some Folks by the Lords, die ist sehr gut gelaufen. Ja, war ein toller Aufmacher. Die ist zum Einstieg war die ja, das war ein richtiger Bringer. Das war klasse. War auch toll mit den Ritterrüstungen, die Auftritte, da hat der den Sänger immer hingestellt und abgeholt nach einer halben Stunde. Wir sind mit der Ritterrüstung in Düsseldorf in der Rheinhalle aufgetreten. Das weiß ich doch. Oh, ja. Wie lange habt ihr durchgehalten in den Rüstungen? 10 Minuten. Der Sänger war ja voll zu, ne? Und den haben die hingestellt und nach einer halben Stunde wieder abgeholt. Und so viel geklappert. Und ihr habt ja nur so Fragmente angehört von der Rüstung. Aber war schon eine tolle LP, die heute übrigens bei eBay sehr, sehr viel Geld bringt. Die war bei 120 Euro. Oh, die Originale, die alte. Als LP. Columbia. Nicht als CD. Gut, hören wir mal rein. Greensleeves 1966 in den Charts von den Lords. Greensleeves habe ich in Erinnerung, ihr spielt das heute völlig anders. Ich war ja letztens in Magdeburg, habe euch zugehört und den Rattles und CCR, wobei CCR, das A ist für Revived und nicht für Revival, war schon ein bisschen, naja. Genau, eine reine Coverband. Ja, war kein einziger von CCR bei. Nee, nee. Und da habe ich gehört, dass Greensleeves spielt ihr heute völlig anders. Ne? Naja, es ist halt unsere Art, sich ein bisschen neu zu orientieren, ein bisschen die Stücke ein bisschen aktueller zu arrangieren. Und das haben wir auch bei Greensleeves gemacht. Naja, es ist eben jetzt eine Geschmackssache. Es ist nicht so wie das Original. Viele wollen natürlich die Originale hören. Wollen wir nicht. Wir wollen uns ein bisschen weiterentwickeln. Es gibt natürlich viele englische Bands, die spielen so ihren Stil runter wie vor 40 Jahren, aber das ist nicht unser Ding. 50 Jahre. Seid doch bockig. Ne? Ah, wir sind bockig. Aber was mich gewundert hat, in Ostdeutschland, die kannten alle eure Titel. Ja, irre. Das ist irre. Irre. Ne? Sie müssen heimlich Westradio gehört haben. Ja, das anders kann ich mir das nicht erklären. Naja, wir machen weiter. 1966, jetzt gehen wir zu den englischen Bands. Das war ja unglaublich, das ist ja explodiert, die Szene damals. Ja. 65 war alles noch überschaubar und 66, da kam eine das Band nach der anderen. Alles, alles neue Bands und unter anderem wurde sehr bekannt Spencer Davis, der galt ja damals schon als harter Rock. Ne? Oh, so ein bisschen Jazz. Das war eine Qualitätstruppe. Ja, ja. Stevie Winwood. Aber wenn du mal hinterher mit Hard Rock vergleichst, da sind die ja Messi dagegen. Ne? Ja. Aber er wurde auch sehr bekannt in 66 durch den Titel Give Me Some Loving. Ja. Und das ist mit Orgel auch. Das ist das Stevie. Ja, ja. Okay, hören wir da mal rein. Spencer Davis, 1966 in den Charts. Give Me Some Loving. Hey! Oh, my top friend, John, my Das war schon Qualitäts-Rock'n'Roll von Spencer Davis. Das war eine tolle Band. Das war eine richtig gute Band. Der hat schon ein paar Jahre gehalten. Ich glaube, mit Oldies ist nichts mit dem. Oder hast du den noch mal gesehen? Weniger. Der Gesang war ja auch Stevie Winwood. Ja. Ja, aber dass der noch mal irgendwo aufgetaucht ist, so jetzt auf Oldie Nights oder so, ich habe auch nichts mehr gehört. Nee. Nächsten, den wir haben aus 1966, ist die Band Yardbirds. Oh, je, mit Eric damals, Clapton. Die kannte ja damals jeder. Den Titel hier nicht so. Still, I am sad. Von Yardbirds war eigentlich eher so bekannt, das, was alle Coverbands spielten. Wie ist der Titel noch? For Your Love. For Your Love. Ja, das meinst du, ja. Das spielte ja jede Coverband. War hier der Eric Clapton noch dabei? Bei der Aufnahme? Ich glaube ja. Aber das ist so lange her, du. Ich denke, hier bei der meinst du, bei Still I'm Sad. Still I'm Sad. Muss mal gucken. Kann ich reingucken, kann ich dann sehen. Aber die Nummer ist nicht so bekannt. Kannst du was verbinden mit? War das aber in Charts, ja? Ja, 96 in Charts. Ich kann mich an die Nummer nämlich nicht erinnern. Und das ist schon komisch. Dann hören wir mal. Du wirst ja bestimmt Erinnerungen kriegen. Vielleicht. Die Nummer ist aufgenommen worden 1965. Ich denke, da war er noch dabei. Da denke ich mal, war er auch dabei noch, aber viel hört man nicht von ihm. Das war ja auch ein sehr gemäßigter Titel. Ja. Ne? So, dann gehen wir mal zum nächsten Titel. USA, Beach Boys. Da fingen ja an, die Amerikaner sich zu wehren. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir gegen auch die British Invasion mussten sie sich wehren. Und die Beach Boys waren ja so einige der ersten, ne? Die in den USA. Ja, richtig. Und From California. Kennst du den Titel? God Only Knows. Kennst du den Titel? Nee. Ja, du kennst ihn? Kenn ich. Ja. Kennst du? Sehr gut. Dann schauen wir mal. Ob wir denn auch wieder erkennen? Ich denke, von den Beach Boys kennt man irgendwie jeden Titel. Na, wenn er wieder so kommt, dann kommen auch die Erinnerungen. Weil da war ja eigentlich alles groß von denen. Ihr wart ja mit denen auch auf Tour in Deutschland. Richtig. Und die packten denn ja dieses komische, da gab es ja so Synthesizer noch nicht und nee. Keyboard war auch nur im Anfang. Da hatten sie so ein Teil auf der Bühne stehen, wie so ein Brett, was so diese komischen Phrasen da spielte. Das war irre, der Sound, ne? Irgendein Pling-Pling-Ding. Ja, ja, auch so ein, weiß der Geier was, das war zusammengebaut so. Aber als die hier waren... Haben die selber erfunden, ja, ja, ja. Als die mit euch unterwegs... Good Vibration, das war die Nummer. Ja, ja, ja, ja, ja, das ist eine Nummer. Ja, ja, ja. Aber als die mit euch unterwegs waren, hier waren die auch schon absolute Topstars. Dabei, ja, klar. Ja. Hat man das gemerkt, oder? Riesen Tross dabei aus Amerika mitgeschleppt, 20 Leute. Aber die Behandlung war besser als Ritchie Blackmore. Ja, es gab... Die habt ihr wahrscheinlich auch gar nicht gesehen, so, ne? Es gab Mitte der 60er Jahre zwei Superstars, so um 65 rum gab es einmal Sam the Sham and the Pharaohs aus Amerika und die Beach Boys. Und die Birds noch, kamen noch dazu. Ja, ja, dann spielen wir den Titel mal Beach Boys, groß, God Only Knows. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Without you. Ich kann mich erinnern an den Titel. Ja, aber eine richtige Beach Boys Nummer, die so richtig lustig und freundlich über Wellen reitet. Es ja, aber da gibt es lustigere. Ja, genau. Kann man so sagen. Nächster Titel, Leo, du triffst nur Bekanntheit wieder hier. Von ich sehe schon, meine Lieblingsband. Und der Titel ist Substitute. Ja. Das war ja auch einer der Hammer-Titel von den Who. Und mit denen wart ihr ja auch auf Tour in Deutschland. Ja, jedes Jahr, das war ein Erlebnis. Mit Hu, da passierte immer was. Na klar. Ich habe damals überlegt, so, ob ich das gemacht hätte, als Lords mit den Hu auf Tour gehen. Das hier kann ganz heikel werden, aber habt ihr nie Probleme gehabt. Ach, das war okay, völlig okay. Ich weiß nur, die kamen nur zur Halle, zur Bühne, wenn das Geld im Hotel gebracht wurde. transferiert. Ja. Ohne Kohle nichts los. Ja. Ohne Moos nichts los. Ja, hier in, ein gewisses Misstrauen herrschte davor. In der Rheinhalle in Düsseldorf waren die auch. Ja. Und da hat ja der Keith Moon einem die Bassdrum an den Kopf geschmissen. Ne? Ja. Er wurde aber direkt mit Geld geregelt. Polizei war da und dann hat der Kohle aus der Tasche geholt, hat bezahlt, waren alle äußerst zufrieden. Ja, er war ja der Spinner, der Keith Moon. War nicht mal in der Zeitung, ne? Doch, war in der Zeitung. Ja. Ah. Aber die haben auch gesagt, er war äußerst kooperativ mit seinem Geldbeutel. Das kann ich mir vorstellen. Und der, die abgekriegt hat, die Bassdrum, der wollte die mitnehmen. Aber das wollte er dann doch nicht. Die war zu teuer. Ja, klar. Aber der Titel Substitute, das war wirklich einer der Hammertitel. Und die waren auch 1966 in den Charts in Deutschland und haben sich lange gehalten. Hören wir mal rein. Substitute von The Who. Here we go. Substitute, das war schon eine geile Nummer, kann man so sagen. Dann ja, das war die Nummer damals, 66, klar. Ja, erst kam My Generation und dann kam Substitute. Genau. Jetzt gehen wir auch 1966 zu einer englischen Band, McCoys. Die sind ja weltbekannt geworden mit Hang on Sloopy. Ja. Das war ja One Hit Wonder, weil danach, was da kam, ist nicht gelaufen. Sie versuchten es immer, ja, aber... Hier habe ich einen Titel aus 66, der war ganz unten in den Charts, 187 oder so auf dem Platz, und der heißt Fever. Und der Anfang ist eine totale Kopie von Hang on Sloopy. Da haben die gedacht wahrscheinlich, das läuft nochmal. Hören wir die auch mal an. Und von Simon und Garfunkel, auch in den Charts 66, I'm a Rock. Das war schon 66 schon. Elektrische Folklore dann zu der Zeit. Ja. Bis gleich. So hard to bear. You give me fever. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, you give me fever. Fever. In the morning, fever all through the night. Sunlight's up the daytime. Moonlight's up the night. When you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, you give me fever. Fever. In the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long time ago. You give me fever. Baby, turn on your love light. Yeah, yeah. Let it shine on me. Winter's day in a deep and dark December. I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock. I am an rock. Build walls and fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. I am a rock. Feels no pain, and an island never cries. Ja, wie viele Versionen gibt's von Fever, meine Güte. Das war mal ein großer Hit für Peggy Lee gewesen, irgendwie Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, denke ich mal, um die Zeit war das. Und auf der letzten Ray Charles-Platte, bevor er starb, war es auch nochmal drauf, mit Natalie Cole zusammengesungen. Aha. Aber das war von McCoys schon sehr angelehnt an Hang on Sloopy. Der Anfang, ne? Ja, ja. Ja. Meinst du, das läuft ein anderer Titel, ne? Aber irgendwie scheint das nicht geklappt zu haben, das nochmal durchzuziehen. So, dann Verzweiflung in den USA war groß. Die haben nämlich die Monkees dann auf die Bühne gestellt. Ich weiß, ja, das war eine Kunstband. Die gab es gar nicht. Ob ich mich als Musiker da hätte Affe genannt, bin ich nicht so sicher. Das war ein künstliches Erzeugnis. Die gab es gar nicht wirklich. Ja, die haben ja auch die Musik nicht in Eigenregie gemacht. Die haben sie nur hingestellt. Das waren, glaube ich, Schauspieler. Aber als dann der Druck größer wurde, dass man die auch mal live sehen wollte, ne, da kamen die Probleme. Und dann haben sie denen das aber beigebracht. Ne? Also die, ihr müsst ganz schnell Musik lernen jetzt. Ja, die letzten Titel, die die dann auf damals Platte gebracht haben, die haben die selbst gespielt. Ne? Daydream Believer und so was. Konnten die das? Ja, das konnten die dann. Aber Crashkurs. Ne? Ein Wochenende. Ja, ja. Dann spielen wir jetzt die Monkees mal aus den USA und Hollies aus England mit I Can't Let Go. Und beide Titel 1966 in den Charts in Deutschland. Die Hollies mit Graham Nash. Ja, original. Sind nächstes Jahr in Erfurt für 54 Euro. Nö. Kannst du hinfahren. Sau gut. Okay. Don't be slow. No. 'Cause I'm leaving in the morning, and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train, and I must go. No. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Foxville. I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, for little kisses, and a bit of conversation. Take the last train to Foxville. All alone, I feel alone. And I don't know if I'm ever coming home. Oh. take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, cause I've made your reservation. Don't be slow. No, and I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. Take the last train to Clarksville. Take the last train to Clarksville. Take the last train to Clarksville. Well, I try and I try, but I can't say goodbye. Ist 1966 war das und habt ihr mit denen auch schon mal gespielt? Ja, schon länger her, aber er kennt ja auch kaum jemand wieder. Gut, der Schlagzeuger hat immer seine Mütze auf. Aber die Musik erkennst du noch. Das ist schon ein mehrstimmiger Gesang. Der Nesch hat irgendwie jetzt vor kurzem noch mal eine Platte gemacht. Ein mehrstimmiger Gesang ist prädestiniert gut, ja. Ja, dann gehen wir zum letzten Titel heute. Alles ist mal zu Ende. Ne? Und da habe ich mal einen Titel rausgesucht von den Beatles, auch in den Charts 1966. An dem Titel sind auch die Amateurbands verzweifelt. Nowhere Man, Anfangsgesang. Aber man muss auch sagen, dass, wenn du Live-Nummern von den Beatles anguckst, die sind auch verzweifelt. Weil das war, haben die aber 65 schon aufgenommen. Ja, 66 war es dann richtig in den Charts. Hier in Deutschland. Ja. Aber ich habe gesehen, die haben das auch etliche Male vergeigt, den Anfang, selbst die Beatles. Ne? Die Beatles Revival Band, die hat es besser im Griff gehabt, die hat dann aber 5000 Mal gespielt. Aber ich muss sagen, René, trotz heutiger Zeit bin ich immer noch Beatles-Fan, weil ich finde, die Kompositionen sind sensationell. Ja, unglaublich. Die Harmonien, wie das passte alles, das war irre. Ja. In der nächsten Sendung spielen wir mal einen Titel von der Beatles Revival Band. Oh, da habe ich auch eine CD, weil der Bassgitarrist, der ist auch verstorben. Das war ja auch ein ganz bekanntes Gesicht der Band. Und der war, glaube ich, auch schon 40 Jahre dabei. So lange gibt es die auch schon. Ja. Machen wir beim nächsten Mal 1966. Die vierte Sendung war so unglaublich viel an Bands auf einmal. Wir haben 66 waren unglaublich. Oh, ja. Und wir haben nur die guten gespielt bis jetzt. Wenn wir die anderen auch noch spielen. Ach, was gab's denn noch alles? Ach du lieber Gott. Ja, aber es ist explodiert, die Szene damals. Das ist vom Album Rubber Soul. Nowhere Gut, Man. Dann hören wir das an. Nowhere Man kann jeder jetzt zu Hause mitsingen, hört ja keiner dann. Ist wirklich sehr schwierig zu singen. Und mir bleibt nur noch zu sagen, diese Oldie-Kiste war eine Produktion der Düsselwelle. In der Technik heute die liebe Steffi. Vielen Dank. Ja, Steffi. Meine Gäste, ja. Leo Leeds von den Lords. Vielen Dank. Gerne. Tobias Wuttke von Düsselwelle. Ja. Vielen Dank. Am Mikrofon wieder. Keine Ursache. Jäger. Auch vielen Dank. Hallo. Vielen Dank, Danke. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Von mir aus tschüss, tschüss und auch vielen Dank fürs Zuhören. Jo, tschüss. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you? Or you may be daydreaming.